In anderen Worten, die Essenz eines Menschen, so Arendt, lässt nichts zurück als eine Geschichte. Der Daimon jedes Menschen ist demnach sein Narrativ, das auf seine Erzählung wartet und schließlich in Geschichten über den Menschen zu etwas Unsterblichem gerinnt. Als Odysseus seine Geschichte hört, erkennt er nicht nur seinen Daimon, sondern auch die Unmöglichkeit einer Eudaimonie. Die ewige Irrfahrt ist der Preis seiner Ruhmsucht. Was also will uns die Episode von Odysseus am Hof der Phaiaken sagen? Ganz einfach, wir konstruieren unser Selbst nie autark, sondern immer sozial. Erst in unserer Erzählbarkeit sind wir einzigartige Menschen. Ein Held wie Odysseus ist die hyperbolische Ausdrucksform des Verlangens aller Menschen, von anderen erkannt und erzählt zu werden. Dieser Wunsch nach narrativer Resonanz steckt viel tiefer in uns, als wir glauben. Der Kognitionswissenschaftler Wolfgang Prinz hat in seinem Buch Selbst im Spiegel bahnbrechend beschrieben, wie Menschen erst durch soziale und innere Spiegel zur Erkenntnis ihrer selbst kommen. Schon Babys ahmen die Gesichtsausdrücke ihrer Bezugspersonen nach, üben also das Spiegeln von Mimik und damit assoziierten Emotionen. Sie erfahren dabei Resonanz durch Väter und Mütter, die jedes ihrer Experimente zurückspielen. Durch Spracherwerb gelangen Menschen in den Besitz eines Systems der semantischen Spiegelung von anderen. Wir können Handlungen und ihre Interpretationen zugrunde liegende Affekte und Ursachen innerlich abbilden und extern diskutieren. Sogenannte Spiegelspiele sind tief in unserem Verhalten verwurzelt. Wenngleich sie im Laufe des Erwachsenwerdens abnehmen, es wäre ja auch seltsam, jemand würde ständig Handlungen und Mimiken kopieren, können wir sie doch nicht ganz ablegen. Wir lächeln mit fröhlichen Menschen, wir seufzen mit traurigen, wir sitzen mit zuckenden Beinen vor Fußballübertragungen.